So, hallo zusammen. Heute melde ich mich dann nochmal aus der Küche und das aus gutem Grunde. Ich hatte ja versprochen, dass ich zu dem Thema vegane Burger mal noch so einen kleinen Bericht mache, wie es denn nun wirklich gelaufen ist. Ja, ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Also erstmal von der Tatsache, letzten Endes, wie konsequent hier Tochter 2 dieses vegane Essen-Ding durchzieht. Also das finde ich schon ganz erstaunlich. Also sie hat wirklich auch fast alles selbst gemacht. Ich habe letztendlich nur den Reis vorgekocht, weil die Mädels waren ja noch am Stall vorher und dann war das mit der Zeit halt vielleicht besser, wenn man den schon hat. Das war das Erste. Und das Andere ist, dass der wohl sowieso am besten zu verarbeiten ist, wenn der schon ein bisschen abgekühlt ist. Ja, dann kamen die Mädels wieder und ja, dann ging das erstaunlich flott, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Also, sie hat die Bohnen, den Reis in eine Schüssel. Dann hat sie die Leinsamen kurz aufquellen lassen und hat es dann dabei geschüttet. Und währenddessen, wo die Leinsamen so vor sich hingequält haben, hat sie Zwiebeln geschnitten, angebraten und mit Senf, Pfeffer und Salz ein bisschen abgeschmeckt und dann auch ab in den Topf und dann alles gut durchgerührt. Jo. Und fertig ist das vegane Hackfleisch, ne? So einfach. Also die Avocado, da habe ich ja angenommen, dass die auch mit in diesen Hackfleischersatz wohl reinkommt, aber der war gar nicht dafür gedacht, sondern da hat sie dann mit Zitrone, Salz und Pfeffer und ein bisschen Maggi einen Dip gemacht, der dann später auf die Burger drauf kam, so als extra Geschmack halt noch. Ja. Und dann war eigentlich nur noch ein wenig Hilfe nötig beim Anbraten. Also die Konsistenz ist natürlich jetzt nicht sehr fest von diesen Patties, die da rauskommen. Ich denke mal, wenn man mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte man die wahrscheinlich besser noch mal kurz in die Tiefkühle gemacht irgendwie, dass die einfach ein bisschen stabiler sind. Aber haben wir hingekriegt, haben wir gut angebraten, denke ich. Ja, und wenn die Dinger dann erstmal fertig sind, dann funktioniert der Rest eigentlich genauso, wie das bei normalen Burgern auch der Fall ist, ne? Also Brötchen mal kurz aufbacken und dann Belag nach Wahl, ne? Was man halt so auf dem Burger mag. Salat, Gurke haben wir gehabt. Für den nicht ganz so strengen Veganer gab es auch eine Scheibe Käse. Ja, und meine Kiddies essen halt ganz gerne diese Röstzwiebeln, diese fertigen, die es da im Supermarkt gibt. Die gab es dann noch drauf und dann, ja, wie man mag. Ketchup, Mayo oder wir hatten auch noch so eine fertige Hamburger Soße auch noch da, die auch so ein bisschen unterm Radar fliegt, was vegan betrifft, aber ja, wie gesagt, also der Töchterchen ist da knallhart, die hat nur Ketchup und Senf genommen, also mit Mayonnaise gibt die sich gar nicht mehr ab an der Stelle. Hat sie auch recht, hat sich so ausgesucht und das zieht sie durch, ja. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der mich positiv überrascht hat. Das hat nämlich auch noch wirklich geschmeckt. Ja, ich meine, ist klar, du kannst da nicht rangehen mit der Erwartung, dass du jetzt gleich in so 250 Gramm gegrilltes Rindfleisch beißt irgendwo. Aber wenn du davon ausgehst, das ist halt ein Veggie-Burger und ja, war schon nah dran. Und ja, also ich habe, glaube ich, 2 Stück geschafft. Ist ganz schön auf jeden Fall mächtig. Also kann ich schon sagen, da ist man gut satt nach dann anschließend. Ja, also muss ich wirklich sagen, auch Respekt an das Töchterchen. Das war eine klasse Aktion. Also auch, wie sie das hier alles so gemanagt hat. Und ja, ich konnte mich quasi zurücklehnen. Ne? Gut, ich habe dann das Aufräumen von der Küche, das habe ich übernommen. Also ich denke, erstmal ist das schön, wenn die Kiddies Spaß haben hier am Kochen. Und da so ein bisschen rankommen und auch mal Sachen machen, die sie sich selber ausgedacht haben, finde ich total super. Und der Papa kann ja aufräumen, das macht nichts. Das üben wir dann andermal mit dem Aufräumen. Ja, also, so viel für heute. Kurz dazwischen geblubbert, Thema vegane Burger. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, das mal nachzukochen. Ich weiß ja nicht. Ne? Da gibt's ja dieses Stipo-Kypo-Zeug. Läuft das eigentlich noch, Daniel? Wenn du das hier hörst, melde dich mal. Ne? Also wenn es noch läuft, würde ich das hier mal an der Stelle zur Position stellen, ob da jemand Lust und Zeit hat, das auch mal auszuprobieren. Also in dem Sinne, passt auf euch auf, bis bald, Servus, der Klaus.